Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipi so bhagava arahang samma sambuddho. Vinja chakana sampanno sugato lokavidu anutaro purisadhamma sarati satta deva manusana buddho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachattang veditambo vinyuhi Tiya supatipanno bhagavato sahavaka sango Ujupatipanno bhagavato sahavaka sango Nyaya patipanno bhagavato sahavaka sango Samichupatipanno bhagavato sahavaka sango Yadidang chattari purisa yugani attha purisa pugala ese bhagavato sahavaka sango Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjari karaniyo, anuttarang punyakhetang lokasa Tiyevam buddham sarantanang dhammang sangam cha bhikkhavo Bhayam va champitattam va lomahamso nahesatiti. So, gestern haben wir ein bisschen diesen Hintergrund von dem Kapitel, das wir erklären werden, oder mindestens den Anfang von dem Kapitel. Und dieses Kapitel heißt Analyse der Yoga. Wir haben erklärt, dass dieser Text, so wie Yogacara Bhumi Shastra, die auf dieses Sutra basiert ist, erklärt, wenn wir Yoga üben möchten, was sollen wir verstehen? Wir sollen verstehen, was wir gestern erklärt haben, was Gebiet von Yoga ist, Yoga Gochara, dann wir sollen verstehen Verhalten nach Yoga, Yoga Achara. Deswegen diese wichtigste Shastra von dieser Schule heißt Yogacara Bhumi Shastra, das heißt Verhalten nach Yoga in Bezug zu den Stufen, die man durch Yoga erreicht. Diese Stufen heißen Bhumi. Und Bhumi heißt eigentlich Erde oder Grundlage. Und durch Verhalten nach Yoga, durch Yoga Achara, erreicht man dann die Frucht. Und die Frucht von einem Bodhisattva ist der Zustand von Buddha. Und was der Zustand von Buddha ist, haben wir erklärt im Rahmen von Herzsutra, im Rahmen von Mantra, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisvaha. Wenn wir den Zustand von Buddha verwirklichen möchten, dann sollen wir über Inhalt von diesem Mantra meditieren. Jetzt, wir haben auch erwähnt, Dhyaman Sutra. in der chinesischen Tradition, auch vietnamesischen Tradition. Diamant Sutra ist besonders beliebt. Und viele von den Mönchen und Laien rezitieren sogar den ganzen Tag. Eigentlich am Anfang von Diamant Sutra, der Buddha erklärt auch genau dieselben Sachen, auf andere Weise wie hier in diesem Kapitel. Aber auf andere Weise. Er erklärt eigentlich, und es geschieht auch hier, er erklärt eigentlich, dass das Gebiet von einem Bodhisattva, das er verstehen muss, ist Gebiet von seinen Geliebten. Wenn wir den Weg von Bodhisattva üben, wie fängt eigentlich der Weg von Bodhisattva? Wie unterscheidet sich der Weg von Bodhisattva von dem Wege von einem Arahat? Der Bodhisattva fängt an eigentlich mit den Geliebten. Und er fängt an mit den Geliebten, indem er das Gebiet von Yoga, das er üben muss, um ein Buddha zu werden, verstanden hat. Wenn er nicht das verstanden hat, er kann nicht die Geliebte üben. Also auf in der Diamant Sutra, auf der Frage von Subhuti, wie einer Sohn oder Tochter von guter Familie, wie soll er bleiben, wie soll er üben, wie soll er seinen Geist zähmen, indem er den Pfad von Bodhisattva üben möchte. Und der Buddha sagt, das ist andere Geliebte, als wir hier in diese Sutra finden. In diese Sutra finden wir, was für Geliebte? Wir finden Geliebte, Sandhi Nirmochana Sutra, Geliebte, das erwähnt ist, ist, dass er verlässt nicht Pusha, verlässt nicht was, verlässt nicht seine Geliebte oder Commitment. Die höchste Erleuchtung zu erreichen, das heißt, den Zustand von Buddha zu erreichen. Jetzt in Diamant Sutra, Geliebte ist, dass er alle Wesen ohne Unterschied, was immer für Wesen es gibt, ohne Unterschied, er bringt zu dem Zustand von Nirvana ohne Rest. Also wir haben sozusagen zwei Grundgeliebte, die sich ergänzen, indem man möchte ein Buddha werden. Er nimmt an sich Geliebte, dass er erreicht das Höchste, die höchste Erleuchtung, und dass er alle Wesen zur Sicherheit bringt. Andere Name für Nirvana, besonders Nirvana ohne Rest, ist Kema oder Kshema, das heißt Sicherheit. Solange wir nicht im Zustand von Nirvana sind, wir sind nicht sicher. Es können immer Ängste kommen, es können immer Depressionen kommen, es können immer andere Sorten von Befleckungen kommen, die unseren Geist betrübt machen und auch unsere Gefühle. Also in Zustand von einem Geist, das nicht in Nirvana ist, gibt es keine Sicherheit. Was heißt ein Nirvana ohne Rest? Was ist dieser Rest? Rest heißt 5 Aggregate von Existenz. Solange der Arahat oder der Buddha lebt, im Körper, hat Rest. Obwohl er Nirvana erreicht hat, er ist nicht mehr, sein Geist und Gefühl wird nicht mehr betrübt. Aber er bleibt immerhin in den 5 Aggregaten von Existenz. Und die wird er los, nur im Tod natürlich. Und das ist Nirvana ohne Rest. Natürlich, über diese Erklärung, das gibt es 4 Erklärungen von Nirvana. Wir haben schon erwähnt, dass in der Schriften von transzendentaler Weisheit gibt es nicht nur 2 Nirvanas mit Rest und ohne Rest. Es gibt sogar 4 Sorten von Nirvana. Natürliche Nirvana, der Bodhisattva ist einer, der immer kontempliert über Zustand von natürlichen Nirvana. Prakriti Nirvana. Und Zustand von natürlicher Nirvana heißt, dass dieser Zustand von Essenslosigkeit von allen Dingen, von Anatma von allen Dingen, ist natürlicher Zustand. Ob wir davon bewusst sind oder nicht, das ist der natürliche Zustand. Das hat kein Buddha diesen Zustand entdeckt. Es war immer da und es wird immer da sein. Die Objekte der Erkenntnis sonst sind von Anfang an und immer waren und immer werden ohne Selbst. Wenn wir das verstehen, dann ist es ganz natürlich, dass dieser Zustand von Selbstlosigkeit von allen Phänomenen ist natürliche Nirvana, die immer da sein muss, immer da war und immer da wird. Der Buddha nur zeigt diesen Zustand. Und wie zeigt er diesen Zustand? Wie Bodhisattva verwirklicht diesen Zustand? Indem er sein Geist bleibt nirgendwo. Nicht bei Formen, nicht bei Nichtformen, nicht bei Wesen, nicht bei Nichtwesen, nicht bei... er bleibt ohne Bleibe. Also er lässt seinen Geist entstehen, ohne irgendwo zu bleiben. Das ist so, wie ein Bodhisattva übt. Indem er so übt, er kann seine Geliebte verwirklichen. Wenn er aber nicht so übt, er kann nicht seine Geliebte verwirklichen. Warum? Weil niemand, nicht mal der Buddha, hat alle Wesen zur Sicherheit gebracht. Die Wesen vor Erscheinung von Buddha, nach Erscheinung von Buddha, haben immer weiter gelitten. Aber wie hat er es geschafft? Indem er die Wahrheit in sich selbst verwirklicht. Indem er die Wahrheit in sich selbst verwirklicht hat und verstanden hat, dass diese Wahrheit niemandem gehört, das ist objektiver Zustand der Dinge, dann hat er alle Wesen sozusagen erlöst. Es wird sogar in Vinaya geschrieben, dass als Buddha erleuchtet war, er hat alle Wesen in 10 Richtungen kontempliert und hat gesehen, dass die Wesen sind so wie Lotusblumen. Einige sind tief in Schlamm, versunken. Einige schon fangen an, nach oben zu kommen und oder streben nach oben zu kommen. Indem er das gesehen hat, dann, wenn der Brahma, der Buddha zum Ersten dachte, dass die Wahrheit, die er gesehen hat, niemand kann verstehen, weil es zu tief ist. Und wir Wesen, wir sind zu dumm. Wir verstehen nicht, dass wir das, was wir sind, ist alles nur abhängig von anderen. Wir sind von Anfang an nichts. Das ist sehr schwer zu verstehen. Ist denn das vereinbar mit, kann denn ein Bodhisattva dann auch ein Vater und, sagen wir mal, Geschäftsmann zum Beispiel sein? Oder es gibt Laien-Bodhisattvas und es gibt Mönche-Bodhisattvas. Indem man die Geliebte von Bodhisattva verstanden hat und sie übt, dann ist man Bodhisattva. Aber wahre Bodhisattva wird man nur dann, wenn man unmittelbar die Soheit erfahren hat. Objekt von Erleuchtung von Bodhisattva ist Soheit. Objekt von Erleuchtung von Arahat ist Nirvana. Soheit natürlich ist Nirvana, aber in weiteren Sinne. In dem Sinne, dass diese Soheit natürlicher Zustand ist. In Sutra von Transzendentale Weisheit, der Subhuti fragt Buddha, in große Sutra von Transzendentale Weisheit, es gibt keine Wesen. Dann für wen eigentlich der Bodhisattva übt die Vollkommenheiten. Und der Buddha sagt, der Bodhisattva übt die Vollkommenheiten wegen der Wahrheit. Bhutakoti. Indem er übt wegen der Wahrheit, er kann alle Wesen zur Sicherheit bringen, weil alle Wesen schon sind in der Wahrheit. Wenn er mit der Wahrheit eins wird, dann hat er alle Wesen zur Wahrheit gebracht. Jetzt in Diamant Sutra, nachdem der Buddha erklärt, dass ein Bodhisattva so übt, dass er alle Wesen zur Sicherheit, zu dem Zustand von Nirvana ohne Rest bringt, aber er sieht keine Wesen, er nimmt keine Wesen wahr. Wenn er Wesen wahrnimmt, ist er kein Bodhisattva, sagt der Buddha. Dann erklärt Buddha, wie er übt. Und er übt die Vollkommenheiten. Shamatha und Vipassana ist auch Vollkommenheit. Vollkommenheit von Meditation und Vollkommenheit von Weisheit. Vipassana ist Synonyme für Weisheit und diese Vollkommenheit von Dhyana ist Synonyme von Meditation. Also das sind die sechs Grundvollkommenheiten sind Dana, Freigebigkeit, Sila, Tugend, dann Kshanti, diese Toleranz oder Fähigkeit zu empfangen, Leid, Dharma und alle Unbequemlichkeiten, dann Virya, Anstrengung nicht in Geist, unheilsame Zustände des Geistes entstehen lassen und die, die entstanden sind, gleich beseitigen. Und die gute Zustände des Geistes, die entstanden sind, weiterentwickeln. So übt der Bodhisattva. Und dann übt er Meditation, Samadhi und übt Weisheit, Vipassana. Samadhi und Shamatha ist dasselbe. Also eigentlich, es handelt sich um selbe Sache, weil nach der Lehre von Bodhisattva, wenn man eine Vollkommenheit vollkommen realisiert hat, hat man auch die anderen vollkommen realisiert. Deswegen, wenn einer vollkommen realisiert hat Meditation und Weisheit, hat er auch realisiert Freigebigkeit und so weiter. Warum? Genauso wie wenn man vollkommen realisiert hat Sila, hat er auch vollkommen realisiert Samadhi und Panya, weil die drei lassen sich nicht eigentlich trennen. Wir trennen sie, damit wir sie zusammenfassen. Es ist ein Prozess, ein organischer Prozess. Und in einem organischen Prozess gibt es nie eine Sache oder zwei Sachen. Es gibt immer viele, viele, viele Sachen zusammen. Deswegen wir sprechen von 6 Vollkommenheiten oder 10 Vollkommenheiten, aber es gibt zahlreiche andere Vollkommenheiten. Alle gute Aspekte, die sind verbunden. Genauso wie alle schlechte, unheilsame Aspekte sind auch verbunden. Diese Verbundenheit ist eigentlich Inhalt von bedingten Entstehung. So, also die zwei Geliebte, die in Diamant Sutra sehen oder die wir in Sandinirmochana Sutra sehen, wir können dann verbinden mit 4 Grundgeliebten von Bodhisattva, die wir gestern rezitiert haben. Es war Inhalt von Punya Parinama, diese Übergabe von Verdienst. Sie haben sie hier. Es gibt deutsche Übersetzung sogar. Ja. Das sind die großen Geliebten. Die Zahl der Wesen ist unendlich. Ich gelobe, sie alle zu erlösen. Gier, Hass und Wissenheit entstehen unaufhörlich. Ich gelobe, sie zu überwinden. Die Tore des Dharmas sind zahllos. Ich gelobe, sie alle zu durchschreiten. Der Weg des Buddha ist unvergleichlich. Ich gelobe, ihn zu verwirklichen. Das sind die 4 Grundgeliebte. Letzte Seite. Nein, das ist nicht. Es ist ziemlich freie Übersetzung, aber das ist okay. Jetzt, jeder Bodhisattva hat seine Geliebte. Vielleicht, wenn Sie Bodhisattva wegüben, haben Sie schon eigene Geliebte. Jeder Bodhisattva nimmt Geliebte. So zum Beispiel, der hier ist Zentrum Amitayu, der Amitava hat sogar 48 Geliebten. Und die Geliebte sind verbunden mit Verständnis von dem Gebiet von Yoga. Das, in, wie ich gesagt habe, in den ersten Kapiteln von Sandinirmochana erklärt ist. Ohne Verständnis von dem Gebiet von Yoga, von Bodhisattva, wir können nicht wirklich Geliebte nehmen. Weil Geliebte nehmen muss mit Verständnis verbunden werden. Es ist nicht etwas Automatisches. Und es ist basiert auf Verständnis von dem Gebiet von Bodhisattva, von dem Gebiet von Praxis von Bodhisattva, die also in den Kapiteln vorher erklärt wurde. Jetzt wenn wir richtig üben, Shamatha und Vipassana und alle anderen Paramis, wir kommen zur Frucht. Und die Frucht ist Wesen von Buddha. In Diamant Sutra wird es erklärt, was ist Frucht von Praxis von einem Bodhisattva. Frucht von Praxis von einem Bodhisattva ist die Realisierung, in Diamant Sutra wird es erklärt, von wahren Buddha. Und was ist wahre Buddha? Der Buddha selbst erklärt, wahre Buddha ist das, was sich nicht mit durch Eigenschaften definieren lässt. Die Eigenschaften von Buddha sind nicht Eigenschaften. Der das sieht, wahre Buddha als ohne Eigenschaften, sieht Buddha. Der sieht Buddha mit Eigenschaften, sieht nicht wahren Buddha. Das ist, so erklärt Diamant Sutra das Ziel des Weges von Bodhisattva. Der Bodhisattva also ist einer, der realisiert Soheit im weiten Sinne. Es gibt aber auch Soheit in engeren Sinne. Soheit in engeren Sinne ist Zustand der Dinge, wie sie wirklich sind. Das wird erklärt, zum Beispiel auch in mittlere Sammlung, in Maharahulovada Sutta. Der Buddha erklärt zu seinem Sohn die Soheit als die Rahula, du sollst über die Erde meditieren. Die Erde kann unterscheidet nicht, was schmutzig ist, was rein ist. Sie absorbiert Gott, sie absorbiert Hahn, sie absorbiert schöne Duften. Alles absorbiert sie ohne Unterscheidung. So sollst du meditieren, Rahula, sagt der Buddha in Majjhima Nikaya. Und genauso Wasser nimmt alles weg. Und so sollst du meditieren. Wasser unterscheidet nicht, ob es Gott ist oder schöne Blumen sind. Feuer brennt alles, unterscheidet nicht, ob es Gott ist oder schmutzige Sachen oder schöne Sachen. Und Wind, der weht alles weg. Und so sollst du meditieren. So erklärt der Buddha diese, man kann sagen, begrenzte Soheit. Begrenzte Soheit ist Soheit von einzelnen Sachen. Und unbegrenzte Soheit ist eigentlich Zustand des Buddha. Ohne Eigenschaften. Und dieser Zustand von wahre Zustand von Buddha heißt Dharmakaya. Und Dharmakaya hat zwei Bedeutungen. Erst Dharmakaya bedeutet, Kaya heißt Aggregat, so wie Skanda. Also Aggregat von den Schriften heißt auch Dharmakaya. Die Vinaya Sutras und Abhidharma ist Dharmakaya. Aber Dharmakaya heißt auch die Soheit. Und was der Bodhisattva kontempliert, warum übt er Paramis, Vollkommenheiten, damit er diese Soheit verwirklicht. Und wenn er Soheit verwirklicht, wird er Dharmakaya. Das ist Zustand von Buddha. Das ist Zustand von Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisattva. Indem er eins wird mit der Wahrheit aller Dinge, hat er Zustand von Buddha erreicht. Und jetzt kommen wir endlich zu Sutra. Also nochmal, diese Maitreya Bodhisattva fragt Buddha, Erhabene, ich bin auf andere Seite. Was ist die Grundlage und wie verweilt ein Bodhisattva, der Shamatha und Vipassana im Sinne von Mahayana, von großem Fahrzeug, übt? So fragt Maitreya Bodhisattva, Mahasattva, den Buddha. Und Buddha antwortet dem Maitreya: Du Sohn von guter Familie. Sohn von guter Familie ist, was für ein Sohn? Ist einer, der in dem Sinne von Dharma übt, entweder um ein Arahat zu werden oder Buddha für sich selbst zu werden oder ein vollkommener Buddha zu werden. Das ist ein Sohn von guter Familie. Das ist gute Familie, ist Familie von Buddha, Familie von Soheit. In der Tat, alle im Sinne von dem Weg von Bodhisattva, alle eben Soheit. Weil Soheit ist Natur der Dinge. Und jetzt, englische Übersetzung ist so, wir vergleichen dann mit literarischen Übersetzungen, das wird sehr interessant. Diese Übersetzung ist sehr frei, aber sehr intelligent. Wenn Übersetzung frei ist und nicht intelligent, dann ist nicht gut. Aber diese Übersetzung ist sehr, sehr frei, aber intelligent ist okay. Dann der Buddha answered. Der Buddha hat geantwortet: Maitreya, good son, you should understand that in the great vehicle, when a bodhisattva practices a meditation of quietude and vision, his support and station is the conventional exposition of the doctrine and the commitment to cast off and the commitment not to cast off full supreme awakening. Das ist englische Übersetzung. Soll ich auf Deutsch übersetzen? Dann ich übersetze literarische Übersetzung oder auch englische Übersetzung. Literarische Übersetzung ist ziemlich anderes. Also nach englischer Übersetzung ist Maitreya, du sollst verstehen, dass wenn der Bodhisattva übt Shamatha und Vipassana im Sinne von Mahayana, seine Grundlage, und er übersetzt Station, aber es seine Verweilen, ist die konventionelle Erklärung der Dharma und Commitment. Wie sagt man Commitment auf Deutsch? Und ist nichts gut zu übersetzen. Michael ist ein Experte für Englisch. Wie übersetzt du Commitment? Ich habe Übereinkunft. Vorsatz. Verpflichtung. In Chinesisch heißt es einfach, er verlässt nicht seine Geliebte, Anuttara Samyak Sambodhi zu erreichen. Verpflichtung, würde ich sagen. Verpflichtung. Und er verlässt nicht seine Verpflichtung, diese höchste Erleuchtung, Anuttara Samyak Sambodhi, zu erreichen. Und jetzt auf Chinesisch. Du sollst wissen, dass der Bodhisattva übt Shamatha und Vipassana im Sinne von dem großen Fahrzeug, das seine Grundlage ist und sein Verweilen ist, in dem Sinne, dass er weiß, dass die Dharmas sind Tja, Tja Anli. Tja Anli heißt eigentlich, die sind wenn man spricht, dass sie etabliert sind, das ist falsch. Die sind nicht in der Wahrheit, die Dharma sind nicht etabliert. Also, was heißt, in Soheit ist keine Dharma etabliert. Die Lehre, das, was man lehrt mit den Worten, ist in der Wahrheit nicht etabliert, nicht wahr. Alles, was was man nimmt auf Grundlage von Zeichen als wahr, ist nicht wahr, ist falsch. Deswegen haben wir von Diamant-Sutra gesprochen, die das erklärt, dass der Buddha, wer sieht Buddha durch Zeichen, durch Eigenschaften, er sieht überhaupt keinen Buddha. Hier ist es mit anderen Worten, dasselbe ist erklärt. Bodhisattva ist einer, der versteht, dass alle Dharmas, alle Lehren von Buddha sind in der Wahrheit nicht etabliert. Alles, was mit den Worten ist, was ausgedrückt ist, ist nicht etabliert. Das heißt, es ist illusorisch. Die wahre Wahrheit lässt sich nicht durch Worte ausdrücken. Und wenn man in den Worten Wahrheit sucht, findet er nur konventionelle Wahrheit. Er kann nicht die höchste Wahrheit finden. In anderen Worten, das, was konventionell ist, ist nicht in Wahrheit etabliert. Und was nicht in Wahrheit etabliert ist, ist illusorisch. Tja. Das ist viel stärker, als was er hier, er hat einfach diese übersetzt als Konvention. Das ist natürlich richtig. Aber wahre Bedeutung ist illusorisch etabliert. In anderen Worten, alles, was mit Worten etabliert ist, ist illusorisch etabliert. Es existiert in der Wahrheit nicht. Das heißt, wir brauchen unbedingt die Lehre ohne Lehre, wir kommen nicht, wir können nicht die Wahrheit verstehen. Aber die Lehre ist nur wie ein Finger, das vollen Mond zeigt. Aber es darf nicht mit vollen Mond verwechselt werden. Das ist die Bedeutung. In anderem Sinn, wenn man die Wahrheit verstehen möchte, er sollte die Bedeutung von dem, was ohne Zeichen ist, über das meditieren. Jetzt in allen buddhistischen Schulen gibt es Unterscheidung zwischen konventioneller Wahrheit, die heißt auch Samvuti in Pali oder Samvati in Sanskrit. Es würde offen von den Kommentaren, Samvati ist das, was die Wahrheit Samvrinoti, was verhielt die Wahrheit. So wird übersetzt, zum Beispiel von Chandrakirti in Kommentar zu Nagarjuna. Er übersetzt konventionelle Wahrheit als das, was die höchste Wahrheit verhielt. Wir sehen nicht die höchste Wahrheit, indem wir glauben an das Konventionelle, dass das Konventionelle wahr ist. Aber das Konventionelle, alle buddhistische Traditionen sagen sehr klar, das Konventionelle ist nicht wahr. Aber wir brauchen das Konventionelle. Wir, ohne Konventionelle, es gibt keine Vyavahara. Wie sagt man Vyavahara? Kein Verhandeln. Wir kennen nicht Kommunikation. Wir kennen kommunizieren nur auf Grundlage von Konventionellem. Wir kennen nicht kommunizieren auf Grundlage von höchster Wahrheit. Jetzt das Konventionelle aber ist genau das, was die höchste Wahrheit, die Wahrheit von Soheit verhielt. Aber wir brauchen unbedingt Konventionelle. Jetzt aber in allen Traditionen der Buddha auch lehrt, dass die Wahrheit ist eins. Es gibt nicht zwei Wahrheiten oder vier Wahrheiten, das ist Mittel, um eine Wahrheit zu verwirklichen. Dann die Wesen und die Dinge, die existieren in konventioneller Wahrheit. Was höchste Wahrheit anbetrifft, kann man nicht sagen, dass sie existieren, kann man auch nicht sagen, dass sie nicht existieren, weil die höchste Wahrheit in der Soheit gibt es kein Ens und kein Nicht-Ens, kein Sein oder kein Nicht-Sein. Der Buddha hat mittleren Weg gelehrt. Mittlerer Weg ist transzendiert, wie der Buddha in dem Mahakassapa erklärt hat, in Kassapa Sutta. Der mittlere Weg ist Weg, der diese Sein und Nichtsein transzendiert. Solange wir von Sein oder Nichtsein sprechen, wir sind in konventioneller Realität. Und in konventioneller Realität gibt es Menschen, gibt es Dinge, gibt es Tungche, gibt es Dongzhi-Phase, gibt es Xingkong-Phase, gibt es Jiesheng-Phase, gibt es Michael 1, Michael 2. Alles gibt es in konventioneller Wahrheit. Gibt es Haus, gibt es Amitayu-Zentrum. Alles das ist in konventioneller kein Problem. Alles das gibt es. Der Buddha sagt, was die Weisen in der Welt als seiend bezeichnen, ich bezeichne auch als seiend. Ich bestreite nie mit keinen. Was sie sagen, dass gut ist, ich sage auch, das ist gut. Was sie sagen, dass schlecht ist, ich sage auch, das ist schlecht. Das alles existiert in konventioneller Wahrheit. Deswegen kein Problem. Wir wollen, indem wir Buddhismus studieren, wir wollen keine Probleme schaffen, wir wollen Probleme lösen. Und alles, was in der Welt für die Weisen existiert, existiert auch für Buddha, existiert auch für Bodhisattva, existiert auch für Arahats, aber nicht in der höchsten Wahrheit. Jetzt die höchste Wahrheit und die konventionelle Wahrheit eigentlich sind nicht zwei. Aber sind nicht zwei für die Verwirklichten. Nicht je mehr wir uns nähern der höchsten Wahrheit, desto kleiner wird die Lücke zwischen konventionelle und höchste. Indem wir weit entfernt sind von einer Wahrheit, ist es sehr große Lücke zwischen konventionellen und höchsten. Wenn wir etwas von der Wahrheit verstehen, die Lücke wird kleiner, kleiner, kleiner, kleiner, kleiner, kleiner, bis es verschwindet. Und das ist die Realität von Buddha. In der Realität von Buddha, diese Widerspruch zwischen relativen und höchste Wahrheit verschwindet. Warum? Weil der Buddha ist Dharma selbst. Er ist der Körper von Dharma. In anderen Worten, er ist die Soheit. Deswegen heißt er Tathagata. Tatha heißt Soheit, Gata. Entweder kann man interpretieren, der einer, der kommt in Soheit, oder einer, der geht in Soheit. Grammatisch beide sind richtig. Weil diese Sandhi von Tatha Agata können wir von Tatha Agata oder Tatha Gata. Beide sind richtig. Also er ist einer, der kommt und der geht in Soheit. Wenn einer, der kommt und geht in Soheit, er hat keine Probleme. Er hat diesen Unterschied zwischen konventionellen und höchsten überwunden. Das ist Zustand von Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisvaha. Das heißt, wie wird einer eben so, dass er versteht, dass alle Dharmas, die der Buddha gelehrt hat, sind nicht etabliert. Er wird imstande sein zu üben, indem er nicht verlässt, seine geliebte höchste Erleuchtung zu verwirklichen. Und was heißt höchste Erleuchtung? Heißt Dharmakaya. In Dharmakaya alles ist gleich. In konventioneller Realität alles ist Unterschied. in dem in der höchste Wahrheit alles ist Pinteng, gleich oder eben. Gleichberechtigt. Gleichberechtigt? Gleich. Nein, das ist nicht so. Gleichgewicht. Gleichgewicht. In diesem Sinne ist es höchste Wahrheit. Und das ist auch dieser höchste Sinn von bedingten Entstehung. Wahre bedingte Entstehung kann nur existieren im Gleichgewicht. Wenn nicht Gleichgewicht da ist, diese kann nicht existieren. Das verstehe ich nicht so ganz. Normalerweise in der Physik würden wir sagen, wenn etwas im Gleichgewicht ist, dann ändert sich es nicht besonders. Es verändert sich, weil es nicht im Gleichgewicht ist, weil Dinge entstehen, die entstehen, weil sozusagen es nicht das im ist Gleichgewicht wahr. Ist. Und deshalb das ist aber gesehen von kleiner Perspektive. In großer Perspektive muss es im Gleichgewicht sein. Dann gibt es nur noch ein Gleichgewicht und Dynamik ist Teil des Gleichgewichtes. Damit etwas sich ändert, es muss mit dem Ganzen verbunden sein. Ist das so? Das ist auch in Physik. Ja, man kann dann wahrscheinlich wieder auf andere, wenn man eine Ebene höher geht, wieder Erhaltungs... Alles geht. Wenn man Ebene höher geht, alles geht. Und das ist Zustand von Buddha. Zustand von Buddha ist Zustand von Wissen in allen Aspekten. Und dieser Wissen in allen Aspekten heißt im Ganzen. Also gehen wir lieber weiter, sonst wir sind bei ersten Satz. Aber diese Sachen sind sehr wichtig. Wir sollen es verstehen. Im Sinne von transzendentaler Weisheit, die höchste oder die höchste Wahrheit ist die Wahrheit, dass eigentlich nichts in der konventionellen Wahrheit etabliert ist. Das ist die höchste Wahrheit. Und so wird es verstanden. Nichts etabliert ist, weil nicht nur Personen haben kein Ich, sondern die Dinge auch haben kein Ich. Wenn die Dinge und Personen kein Ich haben, keine Substanz haben, nichts kann etabliert werden. Und die Lehre ist auch nicht etabliert. Der Buddha ist der einzige Religionsstifter, der hat gesagt, dass Dharma ist so wie ein Raft, wie sagt man, eine Ein Floss, wie ein Floss, dass es ermöglicht, andere Ufer zu erreichen, Ufer von Sicherheit. Wenn man andere Ufer erreicht hat, wird er wohl nicht diesen Floss auf seinen Rücken tragen. Er muss Dharma verlassen, aber eher nicht Dharma. Wenn er nicht Dharma verlassen hat, braucht er kein Dharma. Das ist die Tiefe von Buddhismus, das sehr, sehr oft missverstanden ist. In der Wahrheit lässt sich nicht etablieren. Und wenn wir das durchdringen, haben wir Freiheit erreicht. Wenn wir das nicht durchdringen, die Freiheit ist nicht da. Wenn die Freiheit nicht da ist, alles, überall gibt es Konflikte. Und wie Nagarjuna erklärt hat, wenn man die Wahrheit versteht, die Leerheit versteht, alles macht Sinn. Wenn man nicht die Leerheit versteht, nichts kann Sinn geben. Warum? Weil es wird immer Konflikte, die Konflikte werden nicht gelöst. Immer wenn es sein gibt, wird es nicht sein geben. Wenn es gut ist, gibt es schlecht, wird es schlecht geben. Hm? Und wenn es Frieden gibt, wird es Krieg geben. Wahre Friede ist außerhalb der Konflikte. In den Konflikten findet man keinen Frieden. Ist das so? Ungefähr. Deswegen in Buddhismus Synonym von Frieden ist Nirvana. Wir rezitieren jeden Tag Dhammapada, Karaniya Mata Kusalene Yamtan Santang Padam Abhisameche. Wer soll Grundlage von Frieden erreichen, der soll so sein. Was ist Grundlage von Frieden? Nirvana. Macht das Sinn für Michael? Ja, ist vielleicht so mit dieser konventionellen Wahrheit, dass, so, dass die Aspekte, die Kommunikation für die Kommunikation gebraucht konventionelle werden. Wahrheit eben bedeckt die höchste Wahrheit. Deswegen die Methode von Bodhisattva ist, er benutzt die konventionelle Wahrheit, aber er lässt sich nicht binden. Wenn wir uns mit konventioneller Wahrheit binden lassen, können wir nicht die höchste Wahrheit verwirklichen. Also wie macht er das? Diamantsutra erklärt, er lässt sein Geist entstehen, ohne irgendwo ihn bleiben lassen. Wir brauchen konventionelle Wahrheit. Wenn wir nicht konventionelle Wahrheit haben, ich komme nicht zu der Tür. Ich kann nicht raus von diesem Haus. Ich kann nicht mal zu Klo gehen ohne konventionelle Wahrheit. Kann man nicht leben. Aber konventionelle Wahrheit darf man nicht fassen. Das ist die Übung von Bodhisattva. Also lesen wir weiter. Der Bodhisattva Maitreya fragt weiter den Buddha. Erhabene, du hast, wie hat er übersetzt aus, the Bodhisattva Maitreya addressed the Buddha and said, the world honored one has taught that meditation has four kinds of content. Es ist auch sehr freie Übersetzung auf Chinesisch. Shi zong shuo si zhong suo yan jin shi. Also wörtlich, Erhabene, du hast gesprochen von vier Objekten, wahren Objekten, in Klammern der Meditation. Wahre Objekt ist Jin Shi auf Sanskrit Vastu, Gochara Vastu, auf Pali Gochara Vatu. Vatu heißt Grundlage. Wahre Grundlage von Objekten. Du hast vier wahren Grundlagen von Objekten der Meditation erklärt. Das ist sehr wichtig für uns. Wo hat er das erklärt? Yogacara Bhumi Shastra erwähnt Revata Sutta. Aber wenn Sie suchen in nördlichen Buddhismus, in südlichen Buddhismus, Sie finden keine Revata Sutta. In der Zeit, wo dieses Sutra wurde geschrieben, gab es viele Sutras, die heute nicht mehr vorhanden sind. Unter diesem auch Revata Sutta. Niemand hat von, nicht in den Gesprächen von Buddha, die wir in Chinesisch haben oder Tibetanisch oder Pali, finden wir nicht solche Sutta. Aber die war bestimmt da. Und eigentlich die Analyse der Meditation in Yogacara Bhumi Shastra ist darauf basiert. Das heißt Vyapya Alambana. Vyapya heißt die ausdehnte Objekte der Meditation, die man verstehen muss. Egal, ob man den Weg von Bodhisattva übt oder den Weg von Arahat übt, er soll vier Objekte der Meditation verstehen. Erste Objekt ist Fen Pie Yin Xiang, Su Yen Jing Shi. Wahre Objekt der Meditation, also wahre Grundlage der Meditation im Sinne von Yin Xiang. Yin Xiang heißt auf Sanskrit Pratibimba. Und Pratibimba ist eigentlich Bild, reflexive Bild. Reflexive Bild im Sinne von Fenpie. Fenpie heißt Unterscheidung. Auf Sanskrit Sa Vishesha Pratibimba Alambana. Sa Vishesha ist Objekt der wahre Objekt der Meditation im Sinne oder wahre Grundlage der Meditation im Sinne von einem reflexiven Objekt, das unterscheidet wird. Mit Unterscheidung. Was heißt das? Dass in der Meditation alle Objekte kommen aus dem Geiste. Und wenn wir im Sinne von Vipassana üben, Vipassana auf weltlichen Objekten, ich wiederhole, wir dann unterscheiden diese Eindrücke oder diese Bilder, die entstehen im Geiste. Wenn wir Shamatha üben, dann Wufen Pie Yin Xiang. Das heißt Avishesha Pratibimba. Bild, das entsteht im Geiste, wird nicht weiter unterschieden. Das ist dann Objekt von Shamatha mit weltlichen Objekten. Das heißt, was heißt das eigentlich? Es wird erklärt später, dass alle Objekte der Meditation sind nur mentale Objekte. Und wenn der Meditierende, diese Objekte werden dann entweder unterschieden, was mentale Objekt ist Konzept. Die Augen sehen keine Konzepte, die Ohren hören keine Konzepte. Nur mentale Bewusstsein kann Konzepte wahrnehmen. Und jetzt, diese Konzepte werden entweder unterschieden, wenn sie weltliche Konzepte sind. Das ist dann Vipassana. Oder sie werden nicht unterschieden. Und das ist dann Shamatha. Also, was heißt das? Zum Beispiel, Sie meditieren jetzt über Atmung, Atmen. Am Anfang nehmen Sie wahr mit dem Körper, wie wissen wir, dass wir atmen? Wir wissen das durch Körperberührung und durch mentale Berührung. Zwei Sorten von Bewusstsein, die gleichzeitig kommen. Aber erst kommt körperlicher Eindruck. Körperlicher Eindruck ist Windelement. Windelement heißt was? Druck. Wir spüren, da ist Druck. Entweder unter der Nase oder an Spitze der Nase oder im Körper. Wir spüren Druck und wir wissen, aha, das ist es. Einatmen, ausatmen. Dann wir konzentrieren uns an diesen Eindruck von Druck und wir nehmen es wahr mit mentalem Bewusstsein. Und das, worüber wir dann konzentrieren, ist Konzept von dem, was wir unmittelbar mit den Sinnen erfahren haben. Das ist nicht gleich wie das, was wir mit den Sinnen erfahren haben, aber es unterscheidet sich auch nicht völlig von dem, was wir mit den Sinnen erfahren haben. Und das heißt dann Pratibimba, reflexive Image. Image von dem, geistige Image, geistige Bild von dem, was wir mit den Sinnen erfahren haben. Das sind Objekte der Meditation. Entweder geistige Bild, das differenziert ist, im Sinne von eigenen Eigenschaften, gemeinsamen Eigenschaften und so weiter, oder geistige Bild, das nicht differenziert ist. Aber immer sind es geistige Bilder. Weil nur mentale Bewusstsein hat die Fähigkeit zu Konzentration und Weisheit. Körperbewusstsein, Augebewusstsein und so weiter, die sind vollkommen dumm. Verstehen nicht keine Konzepte. Also diese Pratibimba, dieses geistige Bild, worüber wir meditieren, ist nicht gleich wie das, was wir mit den Sinnen wahrgenommen haben, aber es unterscheidet sich auch nicht davon. Und darüber meditieren wir. Wir können nicht sagen, dass es gleich ist. Wir können nicht sagen, dass es anderes ist, weil es davon deriviert ist. Und dieses geistiges Bild von dem Objekt wird dann durch Meditation wird verfeinert. Verfeinert entweder im Sinne von Shamatha oder verfeinert im Sinne von Vipassana. Wenn wir die wahre Realität verstanden haben, die wahre Realität im Sinne von Yogacara ist Realität des Geistes als einzige Realität. Dann Objekt von Shamatha kann auch Soheit werden, weil Geist ist Soheit. Aber darüber sprechen wir später. Das wird erklärt in den nächsten Paragraphen. Jetzt gibt es Objekt, das heißt Shi Bian Ji Suo Yuan Jing Shi, was übersetzt wurde als Second Content not accompanied by images for reflection. The third is that content which extends to the limit of the phenomenal. Ja, das ist okay. Objekt, das erreicht Limit, also die Grenzen von Phänomenalen. Das heißt, wenn wir die Soheit, entweder im Sinne von Nirvana, so wie Arahat, oder im Sinne von Soheit wie Bodhisattva, wenn wir es realisiert haben, wir sind gekommen zu Limit, zu Grenze der Realität. Weiter kann man nicht mehr gehen. Und diese Limit von Realität hat zwei Aspekte. Wenn wir realisiert sind, wir verstehen diese zwei Aspekte. Das ist Yavat Bhavikata und Yata Bhavikata. Yata Bhavikata, Yavat Bhavikata heißt, diese unsere Welt kann nur so weit gehen, wie fünf Aggregate, wie 12 Sphären der Wahrnehmung, wie 18 Elemente der Wahrnehmung, Datus, wie bedingte Entstehung, wie 22 Indriyas, Fakultäten. Das ist alles, was in der Welt gibt. Weiter kann man nicht sehen. Das sind die Grenzen von der Welt. Das ist der erste Aspekt. Wenn wir die Grenzen von der Welt erkannt haben, was in Pali heißt Jnata Parinya, die Objekte der Weisheit, wenn wir sie untersuchen haben im Sinne von gemeinsamen Eigenschaften, diese Anicca, Vergänglichkeit und so weiter, Ichlosigkeit. Wir kommen zu dem zweiten Aspekt, was heißt Yata Bhavikata. Yata Bhavikata heißt Zhu Suoyoshin, das heißt die Soheit von diesem Dingen. Erde kann nur Erde sein. Wasser kann nur Wasser sein, Erde kann nur Härte sein, und Härte, die mit, wenn ich Härte weiß, weiß ich auch Gegenteil von Härte, natürlich. Nicht klar? Wie weiß ich, dass dieser Tisch hart ist? Indem meine Hand, die das berührt, ist weich, dann weiß ich, dass es hart ist. Deswegen, wenn wir von Härte sprechen, ist schon Weichheit da auch drin. Diese Data von Erfahrung und Erfahrung selbst lässt sich nicht trennen im Buddhismus. Genauso wie in Physik jetzt. Ist das nicht so? Data und Erfahrung kann man nicht trennen. Also Objekt und Beobachter sozusagen. Objekt und Beobachter. Also Soheit, wir werden uns damit beschäftigen jetzt so nur oberflächliche Erklärung. Wenn wir was realisiert haben, wir haben realisiert die Grenzen von unserer Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung kann nur so weit gehen wie fünf Aggregate und so weiter. Und wir haben erfahren die Soheit von diesen Dingen. Die Vergänglichkeit und so weiter. In der Lehre von Yogacara ist es ein bisschen kompliziert. Es kommen auch verschiedene andere Aspekte, so wie vier Prinzipien und so weiter. Aber von diesen reden wir jetzt nicht, sonst wird es zu viel. Und wenn wir dann vierte Objekt von Meditation ist was für Objekt? Der heißt Suozuo Chenpan. Was übersetzt wurde, the force is the content which fulfills duty. Das heißt, indem man die Grenzen der Realität erkannt hat und die Soheit der Realität erkannt hat, dann hat man erkannt, sozusagen, die andere Seite von der Münze, von konventioneller Realität. Wenn man dann übt, auch auf weltliche Weise, auch an überweltliche Weise, dann hat man alles, was zu üben ist, hat man schon geübt. Das ist dieser Zustand. Das ist Vollkommenheit in dem, was er gelernt hat über die Objekte von diese Vastu Parianta, Objekte von die Extent to the Limit of Phenomena, die Objekte im Rahmen von den Limiten von Phänomenalen. Wenn man sie alle vollkommen verwirklicht hat, auf weltlichen Weg alle Zustände von Samadhis, alle Zustände von Vipassana, wenn man sie vollkommen verwirklicht hat, hat man diese vierten Objekt erreicht. Für einen Arahat ist das dann Zustand von nicht zu lernen, und für einen Bodhisattva ist es dann Zustand von Soheit. Alles, was zu lernen ist im Sinne von Limiten der Phänomenalen, ist gemeistert. Jetzt in der Lehre von transzendentaler Weisheit und auch in diesem Sutra wird besonders betont, in Yogacara erklärt, es gibt eigentlich 16 Objekte der Meditation. Diese vier Vyapya, diese 16 Objekte der Meditation sind nicht alle Objekte der Meditation, sondern nur Zusammenfassung von den wichtigsten. Und alle Objekte der Meditation müssen wir verstehen, das ist alles nur Mittel. Man kann das nicht nehmen als wahre Realität. Deswegen wurde erklärt, das ist alles nur Mittel zur Realisierung. Alle, was man unterscheidet, man muss unterscheiden, sonst wird man nicht schlau, aber man darf sich nicht darauf etablieren. Es ist nur Mittel. In diesem Sinne auch die Aggregate, die Elemente, die Ayatanas, die Dhatus, bedingte Entstehung, alles ist nur Mittel. Man darf sich nicht drauf etablieren. Und die 16 Objekte erklären wir dann morgen. Jetzt ist schon Zeit vorbei. Wichtig ist, wie es alles kommt zusammen. Alle Objekte der Meditation, die wir benutzen, sind nur Mittel. Die wahre Meditation kommt, wenn wir das verstehen. Man darf sich nirgendwo etablieren, weil in der Realität es gibt nichts, was man erreichen kann. Aber damit man es versteht, braucht man Mittel. Und die Mittel sind dann zusammengefasst als 16 Mittel. Die erste vier haben wir erklärt, dann morgen erkläre ich die anderen nach der Yogacara Bhumishastra. Omitobo. Dann machen wir eine Pause. Und dann Fragen und Antworten. Muss man viel nachdenken über das? Vielleicht kommt eine Intuition, die dann zu Klarheit führt. Das ist Satori dann. Kaiwu. Kleine Kaiwu, dann wird zu allmählich zu größeren Kaiwu. Mitte. Sushi, Sushi,